Gespensterschiff. Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Bagdad. Als er starb, war ich gerade 18 Jahre alt und er hinterließ mir ein beachtliches Vermögen. Ich machte alles zu Geld, was mir mein Vater vererbt hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probieren. Nur ein treuer Diener meines Vaters begleitete mich. Selim, mein Herr, ich will euch nicht verlassen. Ali, mein treuer Diener, komm mit mir. Ich will nach Indien fahren und dort Handel treiben. Geh auf den Bazar und kaufe Wollwaren ein. Lasse diese an Bord bringen. Morgen früh um 9 Uhr stechen wir in See. Im Hafen von Bagdad schifften wir uns also ein und nach glücklicher Flussfahrt erreichten wir mit günstigem Wind die offene See. Da kam nach 2 Tagen der Kapitän zu mir und sprach: Selim, ich muss euch eine schlechte Mitteilung machen. Wir werden einen Sturm bekommen und diese Jahreszeit kann uns das Leben kosten. Kapitän, ihr macht mir Angst. Ist das so schlimm? Ja, es ist so schlimm. Wir müssen alle Segel anziehen. Die Flotte ist nur Dienststelle vor dem Sturm. Auf einmal ging es los. Ein schwarzes Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten, schwebte dicht an dem unsrigen vorbei. Schiff, ahoi! Schiff, ahoi! Alles ist aus dem Weg. Und das Schiff ist alle. Gott, wohin der Hut? Das ist das Gespenst der Schiff. Nun verstand auch ich den Kapitän, denn wildes Jauchzen und Geschrei scholl von dem anderen Schiff herüber, welches uns trotz Windstille mit rasender Fahrt überholte. Das Schiff ist verloren! Wir sind alle des Todes! Ach, warum sollten wir des Todes sein? Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Da stürzte der Steuermann zu uns herein. Kapitän, habt ihr ihn gesehen? Jetzt ist's vorbei mit uns! Ja, ich habe das so. Ich bin jetzt. Sagt mir, sie sollen alle Segel streichen. Nun wurde uns doch Angst und Bange. Der Sturm wurde zusehends stärker und ehe eine Stunde verging, war er zu einem Orkan ausgewachsen. Lass die Mut aussetzen! Der Großbaum ist gebrochen! Helft mir, Pumpen! Das Schiff ist weg! Los an die Arbeit, Leute! Arbeitet! Arbeitet! Aber der Jammer hatte noch kein Ende. Immer fürchterlicher tobte der Sturm und auf einmal krachte das Schiff auf einen Felsen. Was ist denn jetzt? Halte die Mute! Ich hätte nicht mehr kann! Ich hatte meinen Diener Ali fest umklammert und zusammen sprangen wir ins Rettungsboot hinum. Herr, haltet euch an mir fest. Ich will nicht von eurer Seite weichen. Ali, mein Getreuer, ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Da erfasste der Wind das Boot, in welchem wir saßen, und stürzte es um. Ich verlor das Bewusstsein, und als ich die Augen wieder aufschlug, befand ich mich in den Armen meines Dieners, der sich auf das umgeschlagene Boot gerettet und mich nachgezogen hatte. Der Sturm hatte sich gelegt. Von unserem Schiff war nichts mehr zu sehen. Und wir waren die einzigen Überlebenden. Wohl aber entdeckten wir nicht weit von uns ein anderes Schiff, auf das die Wellen uns hintrieben. Oh Herr, das ist das Schiff, das den Kapitän so sehr in Schrecken versetzt hat. Ich erkenne es wieder. Ali, du hast recht. Es ist ein unheimliches Schiff. Herr, es ist aber unser einziges Rettungsmittel. Darum wollen wir dem Propheten danken. Sieh mal dort, am Bug des Schiffes hängt ein langes Tau herab. Daran wollen wir hochklettern. Aber zuerst wollen wir rufen. Vielleicht ist jemand auf dem Schiff. Hallo! Hallo! Wir sind Schiffbrüchige! Hallo! Nimm uns an Bord! Hallo! Hört ihr uns nicht? Hört ihr uns nicht? Aber alles blieb still. Niemand sah über die Reling. Komm, Ali, hilf mir hinauf. An Bord müssen wir sowieso. Ich bin gespannt, was uns dort oben erwartet. Herr, lasst mich zuerst klettern, damit ich euch von oben herab behilflich sein kann. Nun kletterten wir an Bord und Ali, der Gute, half mir, denn ich war am Ende meiner Kräfte. Aber welches Schauspiel, welches Entsetzen erwarteten uns oben. Dies war in der Tat ein Gespensterschiff. Die Planken waren mit Blut gerötet und 20 bis 30 Leichname in türkischen Kleidern lagen herum. Am mittleren Mastbaum stand ein Mann, er war reich gekleidet, hatte eine Säbel in der Hand Sein Gesicht war blass und verzerrt, und durch seine Stirn ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete. Auch er war tot. Allah sei uns gnädig, Ali, sieh dir das an. Oh, Herr, das ist ja grauenhaft. Nichts als Tote. Der Himmel sei uns gnädig. Wie soll das nur weitergehen? Ali, ich glaube, das sind Verfluchte. Vielleicht sind sie gar nicht tot. Das spricht um der Barmherzigkeit für ihn nicht so laut, Herr. Nun schlichen wir über das Deck des Schiffes. Unwillkürlich flüsterten wir nur noch, und keiner von uns wagte, so recht seine Gedanken zu äußern. Wir fassten uns ein Herz und stiegen voller Erwartung in die Kajüte hinunter. Auch hier war es totenstill. Nichts war zu hören. Alles war in Unordnung. Es sah aus, als wären Piraten am Werk gewesen. Kleider, Waffen und anderes Gerät lagen auf dem Fußboden umher. Die Mannschaft, oder wenigstens der Kapitän, mussten vor kurzem hier gezecht haben. In einer anderen Kajüte fanden wir herrliche Vorräte von Seide, Perlen, Zucker und Gold. Ali, wir sind reich. Das haben wir alles gefunden. Es gehört jetzt uns. Das ist ja Gold. Oh, und hier sind Perlen. Aber wie bringen wir die Sachen an Land? Ich kann das Schiff nicht steuern. Das werden wir schon schaffen. Zuerst wollen wir essen, denn wir müssen uns stärken. Geh in die Vorratskammer und hole alles Essbare heraus. Gut, Herr. Aber dann müssen wir daran denken, dass wir die Leichen über Bord schmeißen. Sonst bricht hier an Bord womöglich noch die Pest aus. Nun besorgte Ali etwas zu essen und wir beide stärkten uns. Dann gingen wir wieder an Deck, denn wir hatten beschlossen, uns sogleich von den Leichen zu befreien. Aber wie schauerlich wurde uns zumute, als wir feststellten, dass sich keine der Leichen aus ihrer Lage bewegen ließ. Wie festgeklebt lagen sie am Boden. Und wir hätten die Bohle des Decks mit den Leichen zusammen herausreißen müssen. Dazu fehlten uns jedoch die Werkzeuge. Herr, das ist ja furchtbar. Man kann sie nicht bewegen. Was ist bloß mit diesen Toten los? Allah muss sie verflucht haben. Wir sind ihnen hier auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als dass wir uns ins Meer stürzen und ertrinken. So verbrachten wir den Tag mit der traurigen Erkenntnis unserer Lage. Und als es Nacht wurde, schickte ich Ali in die Kajüte, damit er sich schlafen legen sollte. Ich selbst aber wollte an Deck wachen und nach Rettung Ausschau halten. Aber als der Mond heraufkam und es auf Mitternacht zuging, da überfiel mich ein so unwiderstehlicher Schlaf, dass ich willenlos hinter ein Fass zurückfiel, das auf Deck stand. Doch so seltsam es klingt, es war kein echter Schlaf. Denn ich hörte deutlich die See an der Seite des Schiffes anschlagen und die Segel im Winde knarren. Auf einmal schien das Schiff zum Leben zu erwachen. Ich glaubte, Stimmen und Männertritte zu hören, mitunter aber auch die kräftige Stimme eines Befehlenden zu vernehmen. Da öffnete ich gewaltsam die Augen. Um mich herum war alles wie verhext. Was musste ich sehen? Die Toten waren zum Leben erwacht. Gerade rief der Kapitän, der heute Mittag noch am Mastbaum angenagelt gewesen war. Los, schlag sie los! Wir wollen sie losschlagen! Moment, Captain, bin schon dabei! Bloß mein Messer! So, den hab ich! Hier, hier, Kameraden! War lebendig geworden und befand sich im Begriff, sich gegenseitig abzuschlachten. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Vier der Burschen hielten den Kapitän, ein fünfter nagelte ihn am Mastbaum fest. In diesem Moment kam der dicke Koch zurückgelaufen. Er schwang ein großes Messer in der einen und ein großes Beil in der anderen Hand. Damit stach und schlug er um sich, sodass in weniger als einer Minute beinahe die gesamte Besatzung in ihrem Blute lag. Nun wurde er selber von einem Schwerthieb getroffen und brach tot zusammen. Auf einmal herrschte tiefe Stille. Nur mit Mühe konnte ich meine Augen aufhalten. Es war, als ob eine unbekannte Macht mir auf die Lider drückte. Ich muss wohl eingeschlafen sein, denn als ich die Augen wieder aufschlug, stand die Sonne hoch am Himmel. Mit steifen Knochen erhob ich mich. Nichts hatte sich verändert. Nicht einer der Toten lag anders als sonst. Alle waren steif wie Holz. Ali, wo steckst du? Komm an Deck! Herr, ich komme, ich komme! Oh Gott, habe ich eine Nacht hinter mir. Lieber wollte ich auf dem tiefsten Grund des Meeres liegen, als in diesem Schiff noch eine Nacht zu bringen. Stellt euch vor, Herr, als ich einige Stunden geschlafen hatte, wachte ich auf. Und was habe ich da gehört? Fußgetrampel. Und ich hörte Rufen und Schreien. Es war grauenhaft. Es hörte sich an, als ob hier ein Deck ein Schlachtgetümmel stand. Glaubt mir, oh Herr, dieses Schiff steckt voller Mörder. Ali, hast du dich auch nicht geirrt? Auch mir kommt vor, als ob ich etwas gehört habe. Erst dachte ich, es wäre ein schlechter Traum. Aber nun sehe ich, dass es bittere Wahrheit ist. Ich hab's gewusst. Das sind verdammt und verflucht auf diesem Schiff. Sie finden niemals Ruhe. Jede Nacht geht dieser Zauberspuk von Neuem los. Auch wir sind verloren, wenn wir nicht in der nächsten Nacht fleißig auf den Koran beten. Wir wollen uns in einer kleinen Kammer verstecken und auf die Innenseite der Tür die Namen aller Propheten schreiben, zum Schutze, damit wir nicht einschlafen. Nur so werden wir diese Schrecken der kommenden Nacht überstehen. So erwarteten wir die Nacht. Es ging schon wieder auf Mitternacht zu, als ich gewaltig schläfrig wurde. Mein Diener riet mir daher, einige Sprüche aus dem Koran zu beten. Dieses half mir auch in wunderbarer Weise. Auf einmal ging es wieder los. Oben wurde es lebhaft. Die Taue knarrten, Schritte gingen über das Deck und verschiedene Stimmen waren deutlich zu unterscheiden. Beim Warte des Propheten, es geht wieder los. Genauso fing es letzte Nacht an. Wenn die uns erwischen, die schlagen uns tot. Ich will beten. Und einen Spruch sagen, der gegen Zauberei hilft. Kommt ihr herab aus der Luft, steigt ihr aus tiefem Meer, schlaft ihr in dunkler Gruft, stammt ihr vom Feuer her, Allah ist euer Herr und Meister, ihm gehorchen alle Geister. Ich muss gestehen, ich glaubte nicht recht an diesen Spruch. Aber mir stieg das Haar zu Berge, als die Türe aufflog. Herein trat jener große, stattliche Mann, den ich am Mastbaum angenagelt gesehen hatte. Der Nagel ging ihm auch jetzt mitten durchs Hirn, und das Blut lief ihm übers Gesicht. Wild rollte er mit den Augen. Dann griff er zur Flasche und nahm einen tiefen Zug. Er mit der Flasche! Ach, der ist so gut. Euer Mann, wo bist du? Captain, ich komm schon! Hier, nimm einen Schluck. Es ist traurig. Gegen uns aufgelegt. Die wollen uns nicht mehr ausmachen. Aber wir werden ihnen zuvorkommen. Ich habe meine Getreuen oben versammelt. Komm, wir gehen auf. Wenn ich den Befehl gebe, machen wir sie nicht. Ja, ja, Captain, ich hole mir noch das Entermesser. Den werde ich von dem Bauch aufschlitzen. Mir zitterten Arme und Beine vor Angst. Und meinem Diener Ali erging es nicht anders. Ihm waren schier die Augen aus den Höhlen getreten. Herr des Himmels, das ist ja das reinste Höllengrauen. Wie sollen wir bloß lebendig von diesem Schiff herunterkommen? Nun hatte der Steuermann, das sah ich genau durch den Türspalt, sein Entermesser in der Hand und ging mit dem Kapitän an Deck. Mit donnernder Stimme rief der Kapitän, genau wie letzte Nacht, los, schlag sie los! Genau wie letzte Nacht. Alles dasselbe. Still, Herr. Der Koch kommt die Treppe herunter. Gestern kam er auch. Da kam der Koch auch schon die Treppe heruntergestürzt. Oh, verdammt! Wo hab ich bloß das Messer? Ach, in der Kombüse ist es. Nur hat er ihn fertig sauber geschrieben. Ach, da ist es ja. Her damit! Captain, ich komme! Wollt ihr wohl nicht jetzt loslassen, ihr Hunde? Da habt ihr es! Sie bringen sich alle um. Ja, Herr, ich zittere vor Angst. Hört ihr, wie sie stöhnen und schreien? Ja, mein Diener Ali und ich, wir konnten es kaum noch aushalten. Da endlich kehrte oben mit einem Schlage Ruhe ein. Hört ihr? Ja, es ist vorbei. Ich glaube, sie sind alle tot. Lass uns gleich hinaufgehen. Als wir nach oben kamen, war alles wie vorher. Die Toten lagen unverändert da, keiner schien sich bewegt zu haben. Ach. Herr, für den Augenblick sind wir sicher. Nun rasch, wir wollen die Segel setzen. Heute weht ein guter Wind. Gut, Ali, geh um die Masten. Ich reiche dir das Segeltuch. Aber fall mir nicht herunter. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich anfangen sollte. Als wir die Segel endlich gesetzt hatten, machte das Schiff gute Fahrt. Und wir legten in kurzer Zeit eine große Strecke zurück. Da tauchte am Horizont Land auf. Herr! Herr! Seht doch! Wir sind gerettet! Land! Land, ahoi! Wo? Ich sehe nichts. Da vorn! Da vorn! Mehr Backbord rüber! In der Tat, wir waren gerettet. Nach einer halben Stunde gingen wir vor Anker, ließen ein kleines Boot zu Wasser und ruderten, als sei der Teufel hinter uns her. Bald danach erklommen wir das Ufer. Nicht weit von dieser Stelle war eine Stadt. Dorthin wanderten wir und am Stadttor angelangt sprach Ali: Sagt, Herr Stadtwächter, wie heißt diese Stadt? Freunde, ihr seid in Indien, in Rassalon. Sind wir also doch noch in Indien gelandet? Allah meint es gut mit uns. Aber sagt, guter Mann, kennt ihr in dieser Stadt jemanden, der etwas von Spuk und Zauberei versteht? Natürlich, ja, so einen gibt es. Geh zu Budai. Der steht mit dem Teufel persönlich im Bunde. Er wohnt gleich vor links im Haus. Nun gingen wir zu dem weisen Mulai und ich klopfte an die Tür. Wer ist draußen? Wir sind Kaufleute aus Bagdad, Schiffbrüchige und hier gelandet. Wir brauchen euren hochverehrten Rat. So kommt herein. Ich bin der weise Mulai. Womit kann ich dienen? Nun erzählte ich ihm die ganze Geschichte und bat ihn, mir zu sagen, was ich mit den Toten machen solle und wie wir es anpacken müssten, sie vom Schiff zu bringen. Eine erstaunliche Geschichte. Aber ich bin sicher, dass die Leute auf dem Schiff Mörder sind und wegen ihrer Taten auf dem Meer verzaubert. Man kann diesen Zauber lösen, wenn man sie an Land bringt. Denn so wie sie mit der Erde in Berührung kommen, werden sie zu Staub zerfallen. Dann wollen wir gleich zur Tat schreiten. Mulai, wollt ihr uns helfen? Eine große Belohnung ist euch gewiss. Das Schiff gehört ja nun mir und es birgt Reichtümer im Überfluss. Ich will euch gern helfen. Wartet nur einen Augenblick. Meine Sklaven sollen auch mitkommen. Sie sollen die Toten an Land bringen. Auch brauchen wir Hammer und Säge, damit wir sie von Deck losmachen können. So gingen wir wieder an Bord zurück und der alte Mula mit seinen Sklaven begleitete uns. Es war noch ziemlich früh am Tage, als wir beim Schiff ankamen. Wir machten uns alle sogleich ans Werk und nach 2 Stunden hatten wir alle Toten bis auf einen in den kleinen Lastkahn verladen. Einige der Sklaven ruderten mit der grausigen Fracht an Land, diese dort zu verscharren. Als sie zurückkamen, waren sie ganz aufgeregt und einer sagte: Das Begraben konnten wir uns ersparen. Stellt euch vor, oh Herr, kaum hatten wir die Toten auf die Erde gelegt, da sind sie doch vor unseren Augen zu Staub zerfallen. Hab ich mir doch gedacht. Hab ich also recht behalten. Der Zauber ist gelöst. Nun müssen wir nur noch den Angenagelten dort an Land bringen. Aber wie wollen wir das bloß anstellen? Wir können doch nicht den Mastbaum absägen. Ich habe eine Idee. Einer der Sklaven soll sofort an Land rudern und einen Topf mit Muttererde bringen. Los, eil dich! Da sprang der Sklave Mustafa in das Boot, ruderte an Land und kehrte mit einem kleinen Topf Erde zurück. Diesen nahm der Zauberer Mulai und murmelte ein paar geheimnisvolle Worte. Dann schüttete er dem Toten die Erde auf den Kopf. Sogleich schlug dieser die Augen auf, holte tief Atem und die Wunde des Nagels in seiner Stirn fing an zu bluten. Da fing der Tote an zu sprechen. Wer hat mich hierher geführt? Wer immer es sei, ich danke dir, unbekannter Fremder. Du hast mich von jahrzehntelangen Qualen gerettet. Seit 50 Jahren bin ich weder tot noch lebendig, sondern schwimme auf diesem Geisterschiff durch die Weltmeere. Und jede Nacht musste ich die Qual meiner Todesstunde aufs Neue durchleben. O ihr Ärmster, wie seid ihr in diesen schrecklichen Zustand gekommen? Wie konnte das geschehen? Vor 50 Jahren war ich ein mächtiger Mann. Ich wohnte in Algier. Gewinnsucht trieb mich, ein Schiff auszurüsten, so bin ich Seeräuber geworden. Einmal landete ich in Kreta, dort nahm ich einen alten Derwisch an Bord, der umsonst reisen wollte. Ich und meine Gesellen, wir waren rohe Leute und wir achteten nicht auf die Heiligkeit des Mannes. Eines Abends, wir hatten viel Wein getrunken und lästerten über Allah und alle heiligen Propheten, stand der Derwisch auf und verbot uns, so zu sprechen. Da wurde ich so wütend auf den Derwisch, dass ich mich auf ihn stürzte und ihn erdolchte. Sterbend verwünschte er mich und meine Mannschaft, nicht sterben, nicht leben zu können, bis wir unser Haupt auf die Erde legen. Als der Derwisch tot war, lachten wir über seinen Ohren und warfen ihn über Bord. Aber noch in derselben Nacht erfüllte sich der Fluch. Ein Teil meiner Mannschaft empörte sich gegen mich und mit grausiger Wut schlugen wir uns gegenseitig tot. Ich wurde an den Mast genagelt. Auch die Meuterer erlagen ihren Wunden. So wurde mein Schiff zu einem großen Grab. Und wir segeln seit 50 Jahren umher. Jetzt kann ich endlich sterben. Nochmals Dank, unbekannter Retter. Als Zeichen meiner Dankbarkeit schenke ich dir dieses Schiff mit allem, was darin ist. Kaum hatte der Kapitän zu Ende gesprochen, da ließ er sein Haupt sinken und wie von selbst löste sich der Nagel aus dem Mastbaum. Im selben Moment zerfiel der Kapitän genau wie seine Gefährten in Staub. Ich heuerte mir eine Mannschaft an, ließ mein Schiff in gutem Zustand setzen und segelte zurück nach Bagdad. Nach einem Dreivierteljahr kam ich dort an. So bin ich ein reicher Mann geworden. Und dies ist meine Geschichte.